Mit dem globalen Report Sexuelle Ausbeutung möchten wir die Öffentlichkeit und auch die Politik nochmal wachrütteln. Es ist ganz wichtig, dass dieses Thema nicht in Vergessenheit gerät. Und es ist vor allen Dingen wichtig, sich klarzumachen, wer am stärksten davon betroffen ist, nämlich die Kinder in den Ländern, in denen es Schutzstrukturen nicht gibt, wo es einen schwachen Kinderschutz gibt, wo die Polizei nicht hinschaut. Weltweit werden nach Schätzungen der Vereinten Nationen jährlich rund 150 Millionen Mädchen und 73 Millionen Jungen unter 18 Jahren zum Sex gezwungen, erklärt Rolita Neden, der Pressesprecher der Kinderhilfsorganisation UNICEF. Mit dem neuen UNICEF-Report 2009 Stoppt sexuelle Ausbeutung will die Organisation eindringlich dazu aufrufen, entschiedener gegen sexuelle Gewalt an Kindern vorzugehen. Dabei handelt es sich keineswegs nur um die allgemeine Prostitution am Straßenrand. Die Formen sexueller Ausbeutung sind vielfältig und immer grausam, resümiert Tanedens Kollegin Helga Kuhn. Wir wissen, dass es grenzüberschreitenden Kinderhandel gibt. In vielen Regionen der Welt, insbesondere immer da, wo ärmere Länder an reiche Länder angrenzen. Eine ganz besonders schlimm betroffene Region ist seit langem Südostasien, dieses Delta des Mekong, wo Thailand an Kambodscha grenzt. Da hat UNICEF zum Beispiel durchsetzen können, dass es ein grenzübergreifendes Abkommen gibt zwischen diesen Ländern, um wirklich den Kampf gegen diesen Menschenhandel, gegen diesen Kinderhandel besser bekämpfen zu können. Denn die Zusammenarbeit von Polizei über Grenzen hinweg ist natürlich das A und O. Ohne das können wir keinen Fortschritt erreichen. Doch trotz der enormen Dimension sexueller Gewalt gibt es immer noch zu wenig verlässliche Daten zu diesem globalen Phänomen. Der UNICEF-Report 2009 berichtet deshalb auch über erfolgreiche Strategien, um Ausbeutung einzudämmen, und zeigt Lücken auf, die dringend geschlossen werden müssen, um den Schutz für Kinder umfassend und systematisch zu verbessern, so Pressesprecher Rudi Taneden. Es gibt ein Kontinuum der Gewalt. Wir wissen aus groben Schätzungen der Vereinten Nationen, dass sexuelle Gewalt ja überall Teil der Realität ist, aber eben der Übergang zum Beispiel von der Gewalt in der Familie, vom Missbrauch in der Familie zur kommerziellen Ausbeutung fließend ist. Viele Kinder, die in der Prostitution landen, haben zu Hause ein Martyrium hinter sich, sind ausgenutzt worden, vielfach haben Nachbarn weggesehen und sie waren völlig auf sich gestellt und geraten dann in eine Situation, wo sie nicht mehr aus diesem Teufelskreis rauskommen. Insbesondere arme Kinder aus den Entwicklungs- und Schwellenländern sind durch den Zusammenbruch sozialer Schutzmechanismen und unzureichender Strafverfolgung von Missbrauch und Ausbeutung bedroht. So werden auf den Philippinen nach Einschätzung von UNICEF zwischen 60.000 und 100.000 Kinder als Prostituierte ausgebeutet. Jedes Jahr kommen tausende Mädchen in die Hauptstadt Manila, weil sie Arbeit suchen. Statt der versprochenen Stelle als Hausmädchen verkaufen Schlepper sie an Bordellbesitzer. Eine UNICEF-Untersuchung in Bangladesch wiederum zeigt, dass das Durchschnittsalter, in dem Minderjährige zu Opfern kommerzieller sexueller Ausbeutung werden, bei 13 Jahren liegt. In den Touristenzentren an der Küste Kenias schließlich wurden nach einer Recherche von UNICEF und der kenianischen Regierung im Jahr 2006 etwa 15.000 Jugendliche als Prostituierte ausgebeutet. Etwa 10% der Mädchen waren jünger als 12 Jahre, als sie sich das erste Mal verkaufen mussten. UNICEF begrüßt, dass die Bundesregierung den Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung zu einem Schwerpunkt gemacht hat. Man müsse auf allen Ebenen von Staat und Gesellschaft gegen die schreckliche Gewalt angehen, die tagtäglich Kindern und sogar schon Babys angetan werde, erklärt dazu Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen. Dazu gehöre auch der Kampf gegen Kinderpornografie im Internet. Rudi Taneden. Also die Familienministerin hat, wie die Bundesregierung ja auch angekündigt, den sogenannten Aktionsplan zum Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt in Deutschland voranzutreiben. Das begrüßen wir sehr. Wir arbeiten an diesem Aktionsplan mit. Es geht nicht darum, es hier bei Einzelmaßnahmen zu belassen. Wir brauchen nicht noch mehr Einzelprojekte, sondern wir müssen ein umfassendes, abgestimmtes Vorgehen erreichen. Zum Beispiel reicht es nicht aus, Kinderpornografie im Netz zu ächten und zu blockieren, sondern man muss gleichzeitig die Strafverfolgung vorantreiben. Man muss die Netzwerke der Menschen, die von diesem Geschäft profitieren, treffen. Reiche Länder wie Deutschland müssten Vorreiter sein beim weltweiten Kampf gegen Menschenhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie, fordert UNICEF. Die Strafverfolgungsbehörden, auch die deutschen, müssten daher besser ausgestattet werden, um Täter konsequent zu verfolgen. es zeigt sich, dass wir in unserer globalisierten Welt abgestimmte Antworten finden müssen auf Herausforderungen. Denn wir sehen zum Beispiel, dass wenn Kinder in Kenia oder auf den Philippinen missbraucht werden, dass diese Bilder hier bei uns in Europa auftauchen. Wir sehen, dass Touristen wiederum in solche Länder fahren. Das heißt, es kann nur wirksam dagegen vorgegangen werden, wenn weltweit Standards geschaffen werden. Nämlich, dass man sagt, Kinder sind Tabu und Erwachsene, die sich an dieses Tabu nicht halten, werden zur Verantwortung gezogen.